1 Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, das ist eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal zu welchem Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, meine erste Anruferin heißt Birgit und die Birgit ist 48 Jahre alt. Hallo Birgit. Hallo? Ja, hallo Domian. Ja, du hörst mich. Die Verbindung ist jetzt gerade nicht besonders gut. Ja, aber ich kann dich jetzt gerade sehr gut hören. Das ist schon mal. Verstehe dich ganz schlecht. Oh je, oh je, oh je. Wir versuchen es mal. Ja, jetzt höre ich dich. Ja. Wunderbar. Birgit, um was geht's? Hallo? Hallo? Birgit? Ja, ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also ich höre dich. Ja, das. Ja, genau, wir versuchen es mal. Ja. Wir versuchen es mal. Birgit, um was geht's bei dir? Ich glaube, das ja, wird... ich bin 48 ja. Jahre alt. Das weißt du ja schon. Ja. Ich habe. Hallo, hörst du mich? Ja, sehr gut. Ich höre dich sehr gut. Ja, ich höre dich jetzt schon. Birgit, ich höre gerade aus meiner Regie, das geht nicht. Wir müssen die Leitung. Du musst okay, nochmal. Du musst nochmal auflegen. Ich bin 48 Jahre alt. Das weißt du ja schon. Ja, du musst nochmal auflegen, bitte. Ich habe. Du hörst mich sehr gut. Ich. Ja, wir nehmen sie mal raus, bitte. Ja, es geht auch irgendwie nicht. Ja, wir versuchen es neu. Und wir haben nämlich ein kleines technisches Problem hier, das könnt ihr euch schon denken, ne? Sonst würden wir ja nicht so verwurstelt anfangen. Das liegt alles daran, weil wir 20 Sekunden früher angefangen haben. Da haben wir noch nicht alles gesteckt hier an Leitungen und deshalb funktioniert das nicht so. Wir machen einen neuen Versuch mit Isabel. Und Isabel ist 18 Monate, wollte ich gerade schon sagen, 18 Jahre alt. Guten Morgen, Isabel. Hallo. Hallo. Ich bin aber schon 19. Ach du lieber Gott. Auch das ja. Noch. Eine ja. Panne jagt die andere. Ja, ist nicht schlimm. So, Isabel, 19 Jahre alt. Weswegen hast du angerufen? Ich rufe an, weil ich sozusagen einen Stiefvater habe, seit gut einem Jahr, und der terrorisiert so die ganze Familie. Ich fände es schön, wenn du nicht mit einer Freisprechanlage sprechen würdest. Ach so, okay. Wasser? Ich hoffe, ja. Ja, also hast du das jetzt gehört? Ja, es gibt einen Stiefvater, der dich und die Familie seit einem Jahr terrorisiert. Ja, richtig. Und zwar ist der besagte Stiefvater Alkoholiker, Schweralkoholiker und schizophren, also noch nachgewiesen. Und ich habe schon eine eigene Wohnung, aber ich habe eine kleine Schwester und die wohnt bei meiner Mama noch. Wie alt ist die Schwester? Die ist 11. Und nachgewiesen, du sagst, er ist schizophren, das ist nachgewiesen. Ja. Wer hat das wie wo nachgewiesen? Also er war wohl damals mal, hat er in Bayern gewohnt und da hat er einige Halluzinationen gehabt und ist dann daraufhin ins Krankenhaus freiwillig gegangen, auch in die Psychiatrie. Und der Arzt hat wohl da gesagt, dass er schizophren ist, hat ihm Tabletten verschrieben und er sollte sich nochmal melden. Das hat er aber nicht gemacht. Woher weißt du das alles so genau? Von meiner Mama. Ach so, und von ihm selber. Also er hat es der Mama erzählt. Richtig, ja. Und ja, und das hat er dann ein bisschen, also die Tabletten ein paar Wochen genommen und danach dachte er hat eine Spontanheilung oder so. Aber das hat sich definitiv nicht gebessert. Und ich dachte auch am Anfang, er ist ganz nett und so weiter, also geht ja auch arbeiten und so. Aber ja, ich hatte halt schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Ja, du hast gerade gesagt, der terrorisiert unsere Familie. Kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, was er so macht? Ja, also er rastet eigentlich jedes Mal aus, wenn er Wochenende von Montage da ist. Also er fängt früh mit dem Trinken an und hört dann auch erst nachts irgendwann auf. Ja, was heißt denn ausrasten? Naja, er hat schon des Öfteren einige Möbelstücke von meiner Mama demoliert, sag ich mal. Hat schon öfters auch meine, also jetzt nicht so doll, aber schon meine Mama geschubst oder aus dem Bett gezogen oder was weiß ich. Will meine Schwester halt sozusagen erziehen, obwohl er nicht der leibliche Vater ist. Und ist sie auch schon angegangen, also naja, jetzt nicht direkt körperlich, aber auch auf jeden Fall verbal und wollte halt auch schon ihr Fernsehkabel durchschneiden und alles solche Sachen machen. Und wie stark ist das denn mit dem Alkoholismus ausgeprägt bei ihm? Naja, also er trinkt einen Kasten alleine innerhalb von ein paar Stunden. Und das, wenn das nicht reicht, dann wird dazu noch Tetrapack Wein geholt. Und davon auch nochmal so zwei, drei. Aber er ist nicht jeden Tag zu Hause? Nee, er kommt nur am Wochenende oder wenn er Urlaub hat halt, weil er ist ja auf Montage. Und gibt sich dann, wenn er bei euch ist oder bei deiner Mutter ist, die Kante? Richtig. Ja. Die sind seit einem Jahr zusammen, deine Mutter und er? Ja, und seit einem Dreivierteljahr wohnen sie richtig fest zusammen, kann man sagen. Jetzt stellt sich natürlich die allererste Frage, du bist die Tochter, du bist 19 Jahre, die Tochter von deiner Mutter. Warum macht deine Mutter das mit? Was ist die Motivation? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also wir reden wirklich mit Engelszungen auf sie ein, meine Schwester, die ganze Familie, mein Freund und jedes Mal. Und sie hat auch schon des Öfteren gesagt, ich höre auf, ich mache Schluss. Es gab einen Vorfall. Meine Mama arbeitet an der Tankstelle im Nachtdienst. Und das war vor 2 Wochen. Und da hatten die beiden wieder einen Streit gehabt. Und dann kam er stockbesoffen zur Tankstelle an Nachtschalter und hat den Schlüssel verlangt von meiner Mama. Dann hat meine Mama gesagt, den kriegst du aber nicht mehr. Du kannst dich kümmern jetzt, wo du bleibst. Du hast schon wieder genug angerichtet. Und daraufhin standen dann auch ein paar andere noch an der Tankstelle. Und dann hat er da einfach eingenommen und so dermaßen verprügelt, dass derjenige gar nicht mehr aufgestanden ist. Und der war danach, also Enrico hat, also scheiße, also er hatte danach, ja, mein Stiefvater hatte danach die Hände, die Sachen voller Blut. Also es hat meine Mama dann auch am nächsten Tag gezeigt und der hat diesen Mann so verprügelt, einfach nur weil er den Schlüssel nicht gekriegt hat, der ist nicht mehr aufgestanden. Aber da muss doch etwas dann daraus gefolgt sein, eine Anzeige. Ja, ich habe auch meiner Mama gesagt, bist du dann wenigstens rausgegangen und sie musste dann erstmal... Nein, ich meine, der Mann, der zusammengeschlagen wurde, muss ihn doch angezeigt haben. Bis jetzt hat er noch nichts gekriegt. Wir haben auch darauf gehofft, dass dieser Mann wenigstens eine Anzeige... Hat denn deine Mutter nicht die Polizei angerufen? Nein, hat sie nicht, weil angeblich war der Mann dann schon weg nach ein paar Stunden. Aber da frage ich mich wirklich, Isabel, was ist mit deiner Mutter los? Ich weiß es nicht, das fragen wir uns auch. Was ist mit deiner Mutter los? Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter wird jetzt 40, bald im August. Wie lange war die vorher alleine, bevor sie ihn kennengelernt hat? Also, naja, 5 Jahre. Mhm. Sie hatte zwischendurch ab und zu mal Liebeleien, sage ich mal. Aber es war nie was Festes und sie hat uns auch immer da rausgehalten. Hast du denn den Eindruck, wenn du mit ihr redest, dass sie schon dir recht gibt? Versucht sie ihn sogar noch irgendwie zu schützen oder zu rechtfertigen? Richtig. Ja, doch. Also sie erklärt mir das so, sie sagt, sie kann ihn nicht alleine lassen, weil sie möchte ihm doch gerne helfen. Aber im Gegenzug sagt sie dann, ja, dem Mann ist nicht mehr zu helfen. Also ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was mit ihr los ist. Im Prinzip kannst du nur auf sie einwirken. Ich meine, sie ist eine erwachsene Frau, sie ist verantwortlich für ihr Leben. Das Tragische daran ist, dass deine kleine Schwester da lebt. Weil die zieht deine Mutter mit da rein. Sonst könnte man sagen, das ist halt ihr Ding. Wenn sie sich das antut, deine Mutter, dann soll sie es machen. Aber da ist die kleine Schwester. Insofern kannst du nur wirklich verbal auf sie einwirken und sie versuchen immer wieder zu überzeugen. Eben auch mit dem Argument, was sie ihrer jungen Tochter da antut. Das haben wir ja auch schon ganz oft gesagt. Und das Schlimme ist, es musste ja auch schon 10-mal die Polizei kommen. Jetzt hier und jedes Mal, entweder hat meine Schwester die Polizei angerufen oder ich oder Nachbarn, also immer wenn die Polizei dann kommt, sitzt meine Mutter da mit ihrem Freund und sagt, es ist doch nichts passiert, es ist doch alles wieder gut. Warum habt jedes ihr... Jedes Mal. Ja, und wieso ruft ihr die Polizei an, was ist da zum Beispiel vorgefallen? Zum Beispiel meine Mama hatte so einen WLAN-Router. Und da war auch wieder ein Streit. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Und dann hat er den Router da irgendwie zertreten und die Telefonsteckdose, also samt Kabel und alles, abgerissen. Und er hat ja solche Tierfelle an der Wand dort bei meiner Mama rangemacht. Die hat er auch vor Wut abgerissen. also es sind sämtliche Sachen durch die Gegend geflogen und alles und das laut, also warst du in dieser Situation in der Wohnung? Einmal war ich mit in der Wohnung, ja, das war aber eine andere Situation. Da hat er vor Wut fast den Esstisch zerkloppt, sage ich mal. Ja, aber bei der Situation, wo du nicht in der Wohnung warst, wer hat da die Polizei angerufen? Meine Schwester. Die kleine Schwester hat das gemacht? Ja, ja. Mhm. Und dann kommt die Polizei und dann sagt deine Mama, ach, es war doch gar nicht so schlimm. Ja, richtig. Meine Schwester ist völlig aufgelöst, heult jedes Mal, ist ja logisch. Und dann kommt die Polizei und sobald die da ist, sitzen beide auf der Couch und sagen, es ist doch nichts los. So ungefähr, was wollen sie ja? Wir haben da nichts gemacht. Mhm. Also Isabella. Ja. Nochmal mein ganz dringender Ratschlag, mit deiner Mutter sehr eindringlich zu sprechen. Ja. Bezug nehmend auf deine Schwester, auf deine 11-jährige Schwester. Ja. Vielleicht sogar mit der Androhung, wenn das weiter so schlimm wird, dass auch das Jugendamt informiert wird. Vielleicht, das habe ich auch schon gesagt. Vielleicht rüttelt das deine Mutter auf. Sonst, das habe ich auch schon gesagt. Sonst, außer diesen Drohen und vielleicht das sogar irgendwann machen, kannst du nichts machen. Ja. Ich werde dir jetzt mal noch meine Psychologin geben. Vielleicht hat die auch noch einen Tipp für dich, was du als Außenstehende, als ältere Tochter in dem Fall bewirken kannst. Ja, das wäre nett. Sehr gerne. Isabel, 19 Jahre alt. Ja. Du legst bitte auf und wirst von Magdalena zurückgerufen. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüssi. So. Ach, ich lese hier Birgit. Ob das nicht unsere Birgit von gerade ist, 48? Ganz genau, das so. Ist die Birgit von eben, ja. Jetzt klingt das sauber und klar, so muss es sein. Ja, genau. Jetzt Birgit. Sind wir alle zufrieden und ich verstehe dich auch gut. Schön, dass du da bist. Zunächst einmal. Um was geht es? Ja, also ich bin 48 Jahre alt, also das siehst du ja auch auf dem Bildschirm. Und ja. Ich bin homosexuell und seit einiger Zeit auch Single, seit circa einem Jahr und habe jetzt eine Frau kennengelernt über eine Internetplattform. Die ist 27 und das macht mir Sorgen. Also wegen des Altersunterschiedes? Genau. Ja, du hast sie kennengelernt. Wie weit habt ihr euch schon kennengelernt? Ich habe auf eine Anzeige geschrieben innerhalb dieses Forums. Sie hatte inseriert gehabt, dass sie eine Partnerschaft sucht, aber da war das Alter nicht angegeben. Und ich fand die sehr schön geschrieben und habe darauf geantwortet. Und wir haben dann eine Weile gechattet. Wir sind mittlerweile beim Telefonieren und wollen uns auch demnächst treffen. Wohnt ihr in der Gegend? In derselben Gegend? Nein, sie wohnt, ich würde jetzt mal vermuten, so 2 Stunden Autobahn entfernt, ja. Mich hat gerade so ein bisschen irritiert, als du gesagt hast, ich bin Birgit, 48 und ich bin homosexuell. Ja. Normalerweise sagen die Mädels, ich bin lesbisch. Wie kommt es, dass du es so sagst? Ich mag den Ausdruck einfach gar nicht. Achso, okay. Ich dachte, es würde irgendwas Besonderes dahinter stecken. Ich verstecke mich auch nicht. Oder ja, ja. So. Ich lebe jetzt nicht laut lesbisch, aber ich verstecke mich jetzt auch nicht. Also lesbisch ist so ein Ausdruck, der... Wie lange bist du schon so klar orientiert, dass du auf Frauen stehst? Naja, eigentlich so seit 20 Jahren. Ach so, schon eine ganze Weile. Also schon länger. Ich hatte auch immer längere Beziehungen gehabt und das war auch alles gut. Allerdings eben nie zu einer so wesentlich jüngere Frau. Jetzt habt ihr schon ein bisschen kommuniziert, ihr habt miteinander telefoniert. Da kriegt man ja schon ein Gefühl für einen anderen Menschen. Was für ein Gefühl hast du von dieser jungen Frau? Ja, ein ganz sicheres. Und das macht mich ja eben so unsicher. Ne? Also ich fühle mich also wirklich in den Gesprächen, die wir führen, sehr, sehr wohl. Und ich merke auch so gar keine negativen Stimmungen, die man ja so... Und sie weiß, dass du 48 bist? Ganz genau. Ganz und sie hat damit überhaupt kein Problem. Ja. Aber ich allerdings. Ich schon, ja. Bist du schon so ein bisschen verliebt in sie? Insofern man das sagen kann, nach so kurz. Nein, also ja, aber es läuft vielleicht darauf dahin, also darauf zu. Also momentan würde ich das jetzt nicht als Verliebtheit bezeichnen, sondern als, weiß ich nicht, verzaubert vielleicht. Lustig, Frauen sagen immer verzaubert. Wir Männer kämen uns dabei blöd vor, wenn wir das sagen würden, aber Wenn ihr das sagt, klingt das charmant. Ja. Wie lange warst du nicht verliebt? Bitte? Wann warst du das letzte Mal, so gefragt, wann warst du das letzte Mal groß verliebt? Ganz groß verliebt, also das ist schon wirklich sehr lange her. Da war ich in demselben Alter, wie sich jetzt diese Frau befindet. So lange ist es her. Ja, also ich hatte natürlich auch längere Beziehungen gehabt, aber so dieses tiefe Verliebtsein und diese tiefe Liebe, die habe ich eigentlich nur einmal erlebt. Ah ja. Bist du denn eigentlich so auf der Suche oder in der Hoffnung, dass du eine Beziehung so mit allem drum und dran mit ihr führen wirst können, eventuell? Ja. Das schon. Ja, und das macht mir auch dann auch gleichzeitig auch wiederum Angst, ne? Warum? Ist es wirklich das Alter? Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher, also ob das nicht eventuell ein vorgeschobener Grund ist, ne? Was könnte es sonst für einen Grund geben? Naja, also die große Liebe, die ich damals verspürt habe, die ist einfach verstorben, also infolge eines Verkehrsunfalles. Und danach habe ich sicherlich auch sehr, sehr schöne Beziehungen erlebt, also auch also jetzt ohne großartigen Tiefen. Aber das war eben einfach nicht das Gefühl, was ich damals erlebt hatte, vorhanden. Und jetzt das ist das erste Mal so, dass eben das alles so von Anfang an so störungsfrei was ja gut klingt. Vielleicht hast du auch diese erste große Liebe, die dann tragisch durch den Tod geendet hat, vielleicht auch zu sehr konserviert und wolltest gar nicht, dass das in irgendeiner Weise vielleicht durch eine neue Liebe in den Hintergrund gerückt wird. Das ist so eine These, eine Überlegung, fällt mir gerade so ein, während du sprichst. Ja, also ich beschäftige mich ja jetzt wirklich, also ich meine, ich war jetzt tatsächlich so weit gewesen, dass ich gesagt habe, also ich möchte mich nicht mit ihr treffen. Mhm. Weil? Genau, dieses Weil konnte ich gar nicht so richtig begründen. Also erstmal Butter bei die Fische. Diese 20 Jahre finde ich per se erstmal kein Problem. Ja, sind ja 21. Okay, das, ja gut, das 21, bei 21 ist es schon eher ein Problem. Nein, Schatz. Das kann natürlich ein Problem sein. Das kann sein, dass man ist mit 48 natürlich in einer anderen Lebensphase und denkt anders als jemand, der 8 oder 29 ist. Das kann ein Problem sein. Muss aber kein Problem sein. Es gibt 29-Jährige, die schon erfahrungsmäßig so weit sind und 48-Jährige, die noch mental sehr jung sind und da trifft man sich. Also per se finde ich das Alter erstmal gar kein Problem. Jetzt kommt es darauf an, was für ein Mensch das ist und den musst du jetzt näher kennenlernen, indem ihr euch trefft. Und wenn du merkst, dass da viel vielleicht entsteht oder jetzt ist ja schon eine ganze Menge da, Mensch, dann mach die Türen auf, sei doch froh, wenn dir so etwas nochmal wieder widerfährt in deinem Leben. Das ist doch ein Geschenk. Oder hast du Angst vor dem Einsturz, der vielleicht folgen könnte? Ja, ich denke schon, dass ich eher Angst vor den Einsturz habe, ne? Also, weißt du, wenn man Angst vor dem Einsturz hat, dann muss man sich einigeln, dann muss man absolut Single bleiben. Ich finde, zur Liebe gehört auch ein Risiko. Man sollte nicht dumm vor die Wand laufen, oder dumm in den Nebel laufen, das meine ich damit nicht. Aber wenn du jetzt schon mal ein gutes Gefühl hast, ihr redet gut miteinander. Ich merke auch beim Reden ihr Alter nicht an. So, das meinte ich gerade damit. Ja. Das meinte ich so. Absolut nicht, ne? Ja. So, und wenn ihr euch jetzt, geht doch mal einfach einen Schritt weiter. Vielleicht ist das schon wieder anders, wenn ihr euch gegenüber sitzt. Dann kriegt man ja noch eine andere Auffassung von einem Menschen. Vielleicht ist die gar nicht so ganz toll und du kannst dann zurückgehen. Aber du solltest diese Chance solltest du dir in deinem Leben geben. Also sie ist ganz toll, da bin ich mir ja jetzt schon sicher. Das ist ja das Problem. Ich glaube auch nicht, wenn wir uns persönlich gegenübertreten werden, dass sich das Gefühl dann in mir verändern wird. Das ist einfach tatsächlich die Angst, dass ich nochmal auf dieselbe Art und Weise eben so eine Liebe verlieren kann. Es geht nicht ums Verlassensein. Ach, es geht ja wirklich um den Tod, dass du Angst hast, es könnte nochmal passieren, dass jemand stirbt, den du liebst. Genau. Verstehe. Ja. Weil das eine ungeheure Erschütterung in deinem Leben war damals. ja, da war ich dann auch, da bin ich auch völlig außer Lot gekommen und das wie lange wart ihr damals zusammen gewesen schon? Also wir waren also noch in der Verliebtheitsphase, wir waren knapp 3 Jahre zusammen und wollten auch gerade haben überlegt zusammenzuziehen, also aus Deutschland wegzugehen und dann passierte eben das und wie kam es eigentlich dazu, dass das passiert ist? Ja, sie ist einfach unterwegs gewesen mit einer Freundin und ihr Kind. Also wir hatten, sie war die Mutter eines Kindes und ich war eben dann halt auch mit voll in, als Familienmitglied aufgenommen worden. Mhm. Und die Freundin ist gefahren. Die waren zu dritt im Auto und sie hat einen LKW überholt auf eine Landstraße und ist frontal gegen ein anderes Fahrzeug geknallt und letztendlich waren dann 4 Tote. Also da hat keiner mehr überlebt. Das habe ich jetzt aber so falsch, habe ich das richtig verstanden, dass du mit in dem Auto saßt? Ich saß nicht mit in dem Nein, Auto. Nein, das war ja okay. Nee, ich habe dann erst am, also es ist eine Nacht passiert und ich habe dann erst das am nächsten Morgen erfahren. Ein ungeheures Unglück. Ungeheures Unglück. Ja. Aber nun ist es, das ist jetzt 20 Jahre her, fast 20 Jahre her, ne, sagst du? Ja, da war ich 30, als das passiert ist. Ne? 18. Also, ja, fast 20 Jahre. Doch. Ich finde, das ist eine gute Zeit, aber eine sehr gute Zeit, um sich wieder auf etwas Neues einzulassen, Birgit. Tu es. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir im Leben so etwas noch einmal passiert, ist äußerst gering. Genau so, da sehe ich das auch. Ne? Und gleichzeitig kommt dann aber auch diese immense Angst an. Ne? Also, ja, aber diese Angst darf nicht dein Leben beherrschen bis zu deinem Tod. Die musst du brechen und die brichst du, indem du dich auf was Neues einlässt. Und du wirst sehen, ich bin ganz sicher, wenn du erst dabei bist, dich einzulassen, wird diese Angst kleiner und kleiner werden und wegschrumpfen. Ja, vor allen Dingen bin ich auch diejenige, die Angst hat. Also jetzt... Die Frau, die ich kennengelernt habe, die hat das überhaupt nicht, also gar nicht, diese Bedenken. Ja, klar. Na sicher. Das ist ja, spielt sich alles durch deine Biografie in dir ab. Ja. Birgit, sieh es als Glück, dass sich jetzt gerade da etwas sehr Schönes vielleicht formt in deinem Leben. Geh hin. Geh zu ihr. Und ich glaube, indem du zu ihr gehst, wirst du die Angst verlieren. Ja. Mach es. Ich sage es mit voller Überzeugung, wirklich. Ja, ja. Mach es. Stell dir mal vor, du machst es jetzt nicht und sagst jetzt einfach ab oder und denkst in 10 Jahren darüber nach, dann wirst du immer denken, Mensch, hätte ich das damals doch mal gemacht. Ja, ja, das ist das auch, also diese Sache mit den verpassten Chancen. Ne? Man bekommt solche Chancen nicht allzu oft im Leben. Und gleich zweimal, das ist ja auch das, was immer wieder durch meinen Kopf geht, zweimal in einem Leben dann so eine Chance zu bekommen. Ne? Ja. Mach es. Viel Glück. Vielen Dank. Von Herzen. Ja. Tschüss, Birgit. Tschüss, Domian. Alles Vielen Gute. Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, noch einen kurzen Rückblick auf unsere Sendung am Mittwoch. 3 Mails möchte ich euch vorlesen. Das Thema Mittwoch hieß ja, ich bin froh, dass du tot bist und eine anonyme Schreiberin schreibt, hallo Domian und Team. Nicht immer ist es Hass, wenn man sagt, es ist gut, dass du tot bist. Mein Ex-Mann ist kürzlich verstorben und ich fühle mich nun dadurch von meinem vor dem Traualtar gegebenen Schwur im Angesicht Gottes entbunden. Bis dass der Tod euch scheidet, ist für viele Menschen heute sicher kein Hinderungsgrund mehr, eine neue Partnerschaft einzugehen. Mich hat die Sozialisierung im evangelikalen Umfeld jedenfalls 22 Jahre davon abgehalten. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Eure treue Hörerin seit Jahrzehnten. Dann schreibt Elke 54, ich gönne den Ärzten alles Schlechte, die meiner Tochter nicht helfen konnten. Sie ist vor 14 Tagen gestorben und keiner konnte ihr helfen. Sie hatte es an der Bauchspeicheldrüse, die wieder geheilt war, bekam dann Gehirnbluten, niemand aber wusste warum. Auch wenn ich entsetzlich leide, gönne ich meiner Tochter ihre Ruhe. Sie hat genug gelitten. Eure treue Hörerin Elke. Und Viola schreibt noch, hallo Domian, ich arbeite als Betreuerin in einem Haus, in welchem unter anderem an Demenz erkrankte Menschen versorgt und betreut werden. Oftmals wünschen sich diese Menschen, tot zu sein. Außerdem aber auch haben sie große Ängste im Sterbeprozess. Während des Sterbeprozesses fühle ich mich so machtlos und glaube, den Betroffenen keine ausreichende Begleitung geben zu können. Wenn der Sterbende sich im Reich der Toten dann befindet, ist es fast immer eine Erlösung von schmerzhaftem Leiden und Ängsten. Dann bin ich froh. Liebe Grüße, Viola. Vielen Dank, Viola. Vielen Dank an die Schreiberinnen. Das waren ja alles Frauen. Es geht weiter mit der Marlies. Die Marlies ist 55. Guten Morgen, Marlies. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marlies. Ich habe schon viel, viel, viel deine Sendung gehört und gesehen und bin immer wieder begeistert über die Themen. Dieses Thema begeistert mich natürlich auch ganz besonders, beziehungsweise betrifft mich auch ganz besonders. Ich bin froh, dass du tot bist. Mhm. Inwiefern? Ja, die Frau, die sich meine Mutter genannt hat, ist am Samstag verstorben und es betrifft mich nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass diese Frau, die man deine Mutter nennt, ja, dass diese Frau dir sehr Schlimmes angetan hat. Ja. Was hat sie getan? Sagen wir mal so, sie hat versucht, seit meiner kleinsten Kindheit an mich physisch und psychisch zu zerstören. Sie war eine sehr böse Frau mir gegenüber. Also ich habe 4, 3 Geschwister noch. Mhm. Und sie hat immer gesagt, ich liebe alle meine Kinder, aber sie hat mir gegenüber sehr, sehr schwere psychische Störungen gezeigt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Domian. Ich habe deine Lebensgeschichte so ein Stückchen verfolgt. Du bist auch psychologisch sehr bewandert. Und ich habe auch sehr viele psychologische Verantwortung mir gegenüber und meinem Leben gegenüber genommen, dass ich auch in psychologischer Behandlung war. Aber wenn ich unterbrechen darf, wenn ich unterbrechen darf, ja? Das heißt, nur du musstest leiden, nicht die anderen Kinder. Mein kleiner Bruder. Also ich habe eine Schwester, die ist 3 Jahre älter, eine Schwester, die ist 3 Jahre jünger und ein Bruder, der ist 10 Jahre jünger. Mhm. Und meine Mutter, die hat sich fixiert auf mich. Und die beiden anderen in Ruhe, fast in Ruhe gelassen? Oder? Ja, mein Bruder, den hat sie auch geliebt. Also sie ist eine Frau gewesen, die eben halt gesagt hat, ich liebe meine Kinder über alles. Aber ihr war eben halt sehr, sehr wichtig, nach außen hin zu zeigen, so wir sind eine wunderbare, wunderschöne Familie. Ne, und sie hat unseren Vater, der 2001 gestorben ist, immer wieder aufgestachelt, uns zu schlagen, also gerade mich. Also im kleinsten Kindesalter, da war ich gerade 4, 5. Ja? Mhm. Ja, nee, bitte. Nee, frag mich ruhig. Nee, mir ist es immer noch nicht ganz klar, du sagst, uns zu schlagen, also dann doch die anderen Geschwister auch. Aber du warst die Hauptleidtragende. Ah, okay. Mhm. Ja. Mein Bruder und mich, also ich war wirklich die Hauptleidtragende, aber mein Bruder und ich, die waren die Hauptleidtragenden. Mhm. Also nicht besonders, also sie hat schon im frühesten Kindesalter, wenn ich, oder wo ich klein war, so mit 3, 4, 5, 6 Jahren immer mit dem Kochlöffel hinterhergelaufen. Mhm. Ne? Und ich kann mich daran erinnern, meine älteste Schwester, die hat mir gesagt, ich war gerade 3, 4 Jahre alt, da hat sie Fenster geputzt und habe ich immer gesagt, fäll doch aus dem Fenster, dann kriegst du deine Mama. Mhm. War mir früher nicht klar, was passiert da überhaupt mit mir. Aber danach, wo ich angefangen habe, in meiner Psychotherapie überhaupt die ganze Kindheit aufzuarbeiten, wusste ich überhaupt, was dann überhaupt abgegangen ist. Also du hast sehr viel Gewalt erfahren von dieser Frau. Sehr viel. Körperliche sehr Gewalt, viel. Die hat dich massiv geschlagen. Sie hat mich erst geschlagen, als ich klein war, und dann hat sie das auf ihren Mann übertragen, der mich auch sehr viel geschlagen hat, der also wirklich mir auch den Tod in den Hals gewünscht hat, nur so von wegen, ich schlag dich jetzt und ich mach dich kaputt, oder ich tritt dich in den Arsch und dann fliegst du über Balkon und dann bist du tot. Ne? Mhm. Und sie hat dann immer da lächelnd und ziemlich massiv dabei gestanden und hat gesagt, ja, das hast du jetzt mal wieder verdient. Ne? Und dann waren immer ihre Worte so von wegen, du bist nicht den Dreck unter den Nägeln wert. Mhm. Und wie alt, bis zu welchem Alter hat sie dich so schlecht behandelt? Von kleinst auf. Ja, Bis zu welchem Alter? Bis zu welchem Alter? Also ja. Wo mir das richtig bewusst wurde, dass ich wirklich massiv misshandelt worden bin, war das, ja, ich war knapp 30, als mir das richtig bewusst wurde. Und bis zu welchem Alter hat sie dich geschlagen? Meine Mutter selber hat mich geschlagen im Kleinstkindesalter und dann hat sie das übertragen. Nein, ich habe gefragt, bis zu welchem Alter sie dich geschlagen hat. Wie alt warst du, als sie dich das letzte Mal geschlagen hat? 9 oder 10 Jahre alt. Achso, dann weiter nicht, als du 11, 12, 13, 14 warst. Dann nicht mehr? Nein, dann nicht mehr, aber dann hat sie das auf ihren Mann übertragen. Mann übertragen heißt, sie hat ihn aufgehetzt, damit richtig, er dich schlägt. Richtig, ganz genau. Mhm. Dann hat sie ihn aufgehetzt, ne, dass er mich schlägt und er hat mich also wirklich massiv bedroht, wie ich schon sagte. So von wegen, ich schlag dich tot und du fliegst über mit dem Balkon und jetzt bist du endlich, dann bist du endlich tot. Und sie hat dann auch immer gesagt, du bist nicht den Dreck unter den Fingern nehmen wert. Wie alt warst du, als du aus dem elterlichen Haus herausgegangen bist? Ich war knapp 20, als ich rausgegangen bin. Wie war dein Verhältnis danach dann zu deinen Eltern? Sehr ambivalent. Sehr, sehr ambivalent. In dem Sinne, dass eben halt ich zu meiner Mutter immer versucht habe, ein gutes Verhältnis aufzubauen. Ja, ich war eben halt so, dass ich gesagt habe oder gedacht habe, boah, meine Mutter, die muss mich doch irgendwo lieben. Mhm. Aber sie hat mich eben halt nicht geliebt, wie ich mir das gewünscht habe. Also trotzdem, nach all den schlimmen Dingen, die in der Kindheit und Jugend passiert sind, hast du hinterher noch immer wieder versucht, was Gutes da aufzubauen. Und hast immer wieder einen vors Gesicht bekommen. Ja, immer. Ich bin immer wieder in den Arsch getreten worden. Mhm. Und ich möchte es auch gar nicht jetzt irgendwie so ganz, ganz, ganz weit noch ausführen, Domian, weil das ist eine Lebensgeschichte, da kann ich ein Buch drüber schreiben. Aber noch eine Frage zu deinem Vater. Wann ist der denn gestorben? Mein Vater ist 2001 gestorben. Zudem hatte ich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis. War das für dich auch eine Erleichterung, als der gestorben ist? Nein, da habe ich gelitten. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass mein Vater mich geliebt hat. Und meine Mutter, die war ein Typ, die mir auch wieder, immer wieder auch speziell an einem Weihnachtstag ganz speziell gesagt hatte, wo ich zu Hause war, also wo ich bei meinen Eltern war. Ne? Und da hat sie zu mir gesagt, so von wegen, da hat sie getrunken und da hat sie dann irgendwann, ist sie ausgeflippt und gesagt, ja, jetzt kannst du dann ja endlich mit deinem Vater zusammenleben und dann kannst du ja endlich mit ihm dann eben das führen, was du dir vorstellst, wie dein Vater mit dir zusammenleben würde. Und da war mir ganz klar, auch aufgrund meiner Erfahrung der Therapie, die ich gemacht habe, meiner Psychotherapie, ich war ja lange in der Altenburger Straße, ich weiß nicht, ob dir was sagt, aber ich glaube, du bist auch in Köln. Köln ist das eine Tagesklinik. Ganz genau. Da habe ich eben halt 4,5 Monate verbracht. Mhm. Und sie hat gesagt, dann bist du jetzt ja endlich mit deinem Vater zusammen und dann kannst du mit ihm leben. Und da war mir ganz glasklar, die ist eifersüchtig auf mich, die ist ganz böse auf mich eingestellt. So, jetzt ist die Mutter am Samstag gestorben. Richtig. Und du sagst, ich bin froh, dass sie tot ist. Ich bin wirklich froh. Ich fühle mich richtig erleichtert, Domian. Ist sie plötzlich verstorben? Bitte? Ist sie plötzlich verstorben? Nein, ich weiß es nicht. Ich hatte ja schon seit 12 Jahren keinen Kontakt mehr. Wer hat dir die Nachricht überbracht? Meine ältere Schwester. Wirst du zur Beerdigung gehen? Nein. Nein. Ich weiß auch gar nicht, wann die beerdigt wird, weil ich habe auch meiner älteren Schwester klipp und klar gemacht, ich möchte das nicht wissen, weil für mich das wirklich so ein Abschnitt ist. Mhm. Das ist für mich ein absoluter Lebensabschnitt, wo ich für mich sagen kann, jetzt bin ich wirklich absolut befreit. Mhm. Weil wenn man weiß, man hat sich von einem Menschen entfernt, ist das immer noch nicht so ganz klar und glasklar, dass man sagen kann, ich bin jetzt wirklich befreit. Und sie hat in den letzten Jahren, wo ihr keinen Kontakt hattet, sie hat auch nicht versucht, nochmal... Doch. Immer wieder. Sie hat immer wieder mal eine Karte geschrieben. Glaubst du, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte? Ja, das glaube ich schon. Aber was ich glaube, ist, dass das nicht ein schlechtes Gewissen mir gegenüber als Mensch oder als Tochter war, sondern dass das nur irgendwo ihre persönliche Einstellung war, so von wegen, ach, ich muss ja meinen Nachbarn zeigen, was ich für eine tolle Mutter war, weil die Nachbarn in der Umgebung ja immer auch gucken, ne, was macht die, und da sind ja die Kinder und wer kommt und wer nicht. Gut, ich sag mal, es ist eine späte Rache, Domian, das sage ich ganz ehrlich. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber von meiner Seite aus, auch wenn ich jetzt mit dir spreche und wenn es jetzt, sage ich mal, schon eine Woche her ist, dass meine Mutter gestorben ist, ich für meinen Teil sage für mich ganz ehrlich, ich habe dieser Frau verziehen. Also insofern ist das sogar jetzt sehr gut. Das ist eine Erleichterung und du hast verziehen. Das heißt, du kannst wirklich jetzt einen Schlussstrich ziehen. Richtig. Und das ist ja ein wirklich erleichterndes und beglückendes Gefühl. Ganz genau. Und was ich vor allen Dingen sagen möchte, Domian, ist, wenn Menschen, die ein Stück sich in meiner Lebensgeschichte erkennen, weil ich denke mal, es gibt mit Sicherheit ganz viele Menschen, die auch diese Dinge erlebt haben. Ja. Möchte ich wirklich eins auf den Weg geben. Es bringt nichts, sich in der Vergangenheit irgendwie zu vergraben und zu sagen, ja, da ist so viel Scheiße gelaufen und das tut mir weh und es ist mir weh getan. Das bringt nichts. Was ist dein Tipp? Was sollen die Leute tun? Verzeihen, wirklich verzeihen, vergeben, sich mit der ganzen Geschichte nochmal auseinanderzusetzen, sich wirklich hinzusetzen, auch den tiefen Schmerz, den man in sich hatte, auch wirklich dann, sich miteinander auseinandersetzen und wirklich auch sagen. Insofern finde ich es gut, dass du das uns so erzählt hast, Marlies. Und du kannst natürlich den Leuten, die sowas Ähnliches erlebt haben, glaubhafter sowas sagen als irgendein Psychologe. Du hast es ja nur selbst erlebt. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast und auch den Zuschauern und Zuhörern. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Alles klar, Domian. Tschüss, Marlies. Ciao. Ciao. Tschüss. 1:36 Uhr haben wir, ihr Lieben, und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Ich bin außergewöhnlich und ich möchte sehr gerne demzufolge mit sehr außergewöhnlichen Menschen sprechen. Also mit Menschen, die zum Beispiel extrem schön sind, extrem reich sind oder extrem intelligent sind. Und gerne auch mit Leuten, die sich selbst ziemlich beeindruckend finden, das kann man ja, aus welchen Gründen auch immer, die vielleicht ein besonderes Talent haben, vielleicht seid ihr ein Medium zum Beispiel, und auch gerne mit Leuten, die jenseits der Norm leben oder die eine sehr ausgefallene Sexualität praktizieren. Also wer von euch ist außergewöhnlich, sehr außergewöhnlich und empfindet sich selbst auch als außergewöhnlich und ich bin sehr interessiert, mit euch zu sprechen und erzählt mir von eurem Leben und von eurer Außergewöhnlichkeit. Also meldet euch gerne schon mal an per Mail domian@wdr.de oder ruft nächste Woche vor der Sendung oder während der Sendung an. Ich bin außergewöhnlich, das Thema nächste Woche. So, und jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist die Uschi. Uschi, 60 Jahre. Guten Morgen, Uschi. Hallo? Ja, grüß Gott. Da ist die Uschi, sehr schön. Ja. Uschi, um was geht's? Ich habe ein ganz großes Problem. Ich bin jetzt zum dritten Mal verheiratet und der alte Spuk am Rad von hinten bis vorne, der meckert mich nur noch an, der kreischt mich nur noch an. Ich kriege kein Geld, ich habe nichts mehr in meinem Portemonnaie. Er hat sich aber in der Zeit, ich war putzen auch gewesen schon. Moment, langsam, so. Langsam. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt 8 Jahre. 8 Jahre. Und dieser Mann hält dich komplett ja an der Kandare, kann man so sagen. Ja, ich habe kein Geld. Mein Portemonnaie ist immer leer. Wieso? Nimmt der dein Geld aus dem Portemonnaie raus, oder wie? Nein, das nicht. Ich war putzen. Ich hatte Putzstellen gehabt, ja. Und davon musste ich immer einkaufen gehen. Und da war das Geld weg. Ich habe keinen Pfennig. Der verdient 2.400 Euro bar auf die Hand. So. Ihr habt kein gemeinsames Konto? Nein. Haben wir nicht. Und du kriegst kein Haushaltsgeld? Der hat mir mal 200 Euro hingelegt. Jetzt legt er mir gar nichts mehr hin. Aber wie kannst du dann den Haushalt führen und zum Beispiel Lebensmittel einkaufen? Wie geht das? Ja, der geht dann mit mir einkaufen und bezahlt das. Aber ich habe keinen Pfennig und kein Geld. Wie machst du das, wenn du dir mal eine neue Jacke kaufen willst? Oder kann ich nicht, kann ich nicht. Der gibt mir nichts. Der gibt mir nichts, ich habe kein Geld. Ich kann mir nicht mal ein Brötchen kaufen, auf Deutsch gesagt. Wie lebst du denn dann? Wie schaffst du dann überhaupt über die Runden zu kommen? Ich weiß nicht mehr. Ich kann es bald nicht mehr. Dann sagt er immer noch, ich wäre bekloppt und ich hetze dich alle, was überhaupt nicht stimmt. Hast du aus früheren Beziehungen Kinder? Ich habe eine Tochter, ja. Kriegt die das mit? Die ist 22. Die wohnt hier bei mir im Haus. Ach so, die wohnt im Haus. Das heißt, die kriegt das hautnah jeden Tag, erlebt das mit. Ja. Und was sagt die dazu? Und da ist der Freund da. Und der Freund sagt immer, das geht nicht mehr so weiter. Der Freund von der Tochter sagt, das geht nicht mehr so weiter. Ja, und die Kinder auch. So, der gibt dir kein Geld. Nein. Wenn ihr einkaufen geht, dann bezahlt er das. Ja. Du kannst dir nicht mal irgendwie neue Schuhe, einen neuen Mantel, gar nichts kaufen? Nein. Gar nichts? Nein. Was macht ihr so, wenn ihr zusammen abends in der Wohnung seid oder an den Wochenenden? Gar nichts. Da sitzt er am Computer oder sitzt hier an seinem komischen Telefon und da schreibt er mit seinen blöden Weibern. Ich habe jetzt wieder gesehen, eine Rechnung wieder von 58 Euro. Achso, er hat Telefonsex mit anderen Frauen. Ja. Kriegst du das dann, hast du schon mal mitgehört, wie der das macht? Ja, das habe ich schon mitgehört und habe das auch gesehen schon. Was hast du gesehen? Das kann ich nicht sagen, das ist so ordinär. Wie er gesagt hat, ich steck dir deine Faust. Punkt. Lauter so Sachen. Und dann jetzt geht er laufend arbeiten, ja. Samstag, Sonntag und so weiter. Und er hat ja damals zu der anderen geschrieben, dass er das alles machen könnte. Ich wüsste ja nicht, wie lange er immer arbeiten müsste und alles. Der verarscht mich und verlügt mich von hinten bis vorne. Wie alt ist der eigentlich? Der wird 55, ich bin 60. Ja. Aber das der verarscht mich von hinten bis vorne. Schlägt er dich? Gibt es Gewalt? Der hat nur zu mir gesagt, ich wäre eine dreckige Sau und ich soll meine Lumpen packen und gehen. Aber geschlagen hat er dich noch nicht. Nee. Das ist ja schon schlimm genug, wenn er das mit... Er brüllt dich an, er macht dich nieder. Der brüllt jeden Tag. Mhm. Dann muss ich gar nicht nach Sexualität fragen. Die gibt es wahrscheinlich nicht mehr bei euch. Nein. Oder zwingt er dich gar dazu? Nee, er hat immer mich darauf angesprochen. Er hat nur gesagt, wenn du bis am so und so vielen, da hat er mein Datum gesagt, mit mir nicht ins Bett gehst, dann suche ich mir eine andere. Glaubst du, dass da neben seiner Telefonsex-Geschichten und Computersex, was er da macht, dass er wirklich auch noch eine andere hat? Ich traue ihm viel zu. Mhm. Ich traue ihm das sogar zu. Gibt es irgendwas Schönes noch in eurer Ehe? Nein. Gar nichts? Das ist alles scheiße. So. Es gibt jeden Tag nur noch Streit. Jeden Tag, der brüllt nur noch mich an, von hinten bis vorne. Du bist sehr unglücklich und lebst in großer Angst. Das stimmt, ne? Ja. Uschi, jetzt... Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich weiß das, Uschi. Ich weiß, wie das weitergehen soll. Du weißt, was ich jetzt sage, ne? Koffer packen und gehen. Ja, aber der... Ich habe mir ja schon Adressen ausgesucht von Caritas und alles Mögliche. Mhm. Also, du musst da raus. Du bist 8 Jahre mit dem jetzt verheiratet. Seit wie vielen Jahren geht das so? Das geht jetzt schon 4 Jahre. Wo mein Vater gestorben ist, hat er angefangen. Mhm, so. Das sind 4 Jahre zu viel. Das sind 4 Jahre von deiner Lebenszeit, die weg. Die 4 Jahre sind weg. Jetzt zieh die Notbremse. Und hau ab. Pack deine 7 Sachen, geh ins Frauenhaus. Da bist du erstmal ein guter... Aber was soll ich denn im Frauenhaus? Ich kann doch meine Tochter nicht alleine lassen. Eins nach dem anderen, erstmal da raus. Diese Wohnung, ist das eure gemeinsame Wohnung? Oder gehört? Ja, ja, ja. Ja. Habt ihr gemeinsam den Mietvertrag unterschrieben? Ja, leider. Mhm. Und die Tochter wohnt auch in dem, das ist ein Mietshaus, da wohnt die Tochter auch? Ja, die wohnt da auch, aber das Schlimme ist ja, die ist ja psychisch erkrankt und sie kann im Moment keine Arbeit machen und gar nichts. Okay, aber die Tochter hat ja zunächst mal ihren Freund, der sich um sie kümmert. Ja. Und das ist ein guter Kerl. Ja, aber der kommt mit mir nicht klar, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber der ist gut zu deiner Tochter. Ja. So, das ist das Wichtigste. Das heißt, da musst du dir erstmal jetzt keine Sorgen machen für eine gewisse Zeit, dass du da mal nicht bist. Hm. Du musst da raus, du musst ganz schnell da raus. Ich bin ja nur ein Persönchen, ich mich schon nur noch 42 Kilo. Hm. Ja, du gehst, ich sag's jetzt mal ganz, ganz... Ganz derb, Uschi, du gehst vor die Hunde, wenn du da weiter bleibst. Ich weiß. Du gehst körperlich und seelisch vor die Hunde. Und kein Mensch darf sich so etwas antun lassen, was du dir da antun lässt. Ich habe mir jetzt wieder einen Brief geschrieben, dass er das mal gefälligst mal unterlassen soll. Nee, vergiss es. Ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. So wie du den schilderst, ist das so kaputt und so schrecklich, dass da kein Briefeschreiben mehr hilft. Da hilft nur noch weg, weg, weg, weg. Nimm deinen Ausweis, nimm deine Papiere, alles das, was wichtig ist. Ein paar Klamotten hast ja wahrscheinlich eh nicht mehr so viel, wenn er dir nichts kauft. Nee, ich habe nur noch das, was ich damals hatte, wie ich hier eingezogen bin. Ja, ja. So, jetzt werden wir dir gleich, Uschi, meine Psychologin, das ist eine sehr nette Frau, die ruft dich jetzt gleich nochmal an. Die gibt dir jetzt gleich mal ein paar Adressen, und eine wichtige Adresse an die Hand. Mhm. Und dann musst du einmal auf die Zähne beißen, auch wenn du so große Angst hast. Gell, aber du meinst auch, das bringt nichts mehr. Nein, das bringt nichts mehr. Der brüllt hier, da stehen die Balkontür auf, da brüllt er noch rum. Und da sagt er noch, das soll doch jeder erfahren, wie bekloppt und bescheuert du bist. Mhm. Also, wenn der weg ist, wenn du ein bisschen Luft hast, pack deine 7 Sachen, nimm das Wichtigste mit und fahr dahin, was wir dir jetzt gleich aushändigen werden, diese Adresse. Da hole ich mir dann erstmal noch einen Zettel, dass ich schreiben kann, gell? Bitte? Da hole ich mir noch einen Zettel, dass ich mir das aufschreiben kann. Ja, genau, das dauert ein paar Minuten, ehe die Magdalena dich zurückruft. Ja, aber kriege ich von dir auch noch ein Autogramm? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber ich hoffe eigentlich, dass du schon weg bist, wenn das Autogramm ankommt. Dann Driss auf das Autogramm. Wichtiger ist jetzt, dass du in sichere Obhut kommst. Das ist schlimm, Ben. Wenn du dahin gehst, was wir dir jetzt gleich empfehlen werden, brauchst du keine Angst haben. Das sind also, Dumme, ich bin so fertig. Ich kann bald nicht mehr. Deswegen muss ganz schnell jetzt was unternommen werden. Du bist dann nicht alleine, wenn du in ein Frauenhaus gehst. Da sind Menschen, die sich um dich kümmern, die kennen solche Schicksale. Also du brauchst keine Angst haben. Du musst nur jetzt einmal nochmal aktiv werden und da rausgehen. Mhm. Ja. So, liebe Uschi, jetzt legst du bitte auf und die Magdalena, zwischenzeitlich holst du was zu schreiben und dann ruft die Magdalena dich gleich zurück. Okay, danke. Von Herzen alles Gute. Danke, danke, gell? Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit der Sandra. Die Sandra ist 43. Guten Morgen, Sandra. Hallo, guten Morgen, Domiana. Hallo, Sandra. Was geht's denn bei dir? Ja, ich habe das Problem, ich habe eine chronische Knochenentzündung. Eine was? Eine chronische Knochenentzündung, die nennt sich Osteomyelitis. Eine chronische was? Entzündung? Knochenentzündung. Ah, du klingst so ein bisschen seltsam, deswegen, ich verstehe dich nicht so ganz. Ja, ich bin mit Morphium, deswegen. Ach so, eine chronische Knochenentzündung. Das heißt, du hast extreme Schmerzen. Ja. Wo sind die Knochen entzündet? Im Knie und Unterschenkel. Seit wann hast du das schon? Seit ungefähr 2,5 Jahren. 2,5 Jahren. Und sind also seit 2 Jahren fast 24 Stunden im Rollstuhl, wenn ich nicht im Pflegebett liege. Also ich kann gar nicht mehr laufen. Du kannst aufgrund dieser Knochenentzündung nicht mehr laufen? Nein, leider nicht mehr. Wie fing das damals an? Ich hatte mit 11 Jahren, ich war früher Leistungssportlerin, und hatte mit 11 Jahren schweren Sportunfall. Ich war versucht, zu dem anderen Sportarten, die ich nebenbei noch gemacht habe, Tennis zu erlernen, mhm, und bin gleich bei der ersten Trainingsstunde schwer gestürzt, mhm, und habe mal einen Tibiakuff, das ist der Knochen unter der Kniescheibe, da habe ich mir einen Trümmerbruch geholt, mhm, und das wurde dann mit Platten und Schrauben versorgt und bin dann zusätzlich im Winter noch mit Gehstützen und Gips nach Operation Treppen runtergestürzt, weil ich ja so einen Schraubenplattenbruch hatte. Das wurde dann allerdings erst vor 2,5 Jahren nochmal operiert mit neuen Platten, mhm, weil das da erst passiert ist nochmal. Und das heißt, nach dieser erneuten Operation vor 2,5 Jahren ging es richtig bergab? Richtig, weil die Platten, die waren wohl nicht ganz sauber. Mhm. Ich kann es aber nicht nachweisen, es steht so im OP-Bericht drin, Platteneffekt. Du konntest vor dieser Operation, konntest du noch laufen? Mit Gehstützen. Mit Gehstützen. Ich bin quasi, ja, so 20 Jahre auf Gehstützen gelaufen. Was löst denn diese Knochenentzündung aus? Durch den Platteninfekt, den ich vor 2,5 Jahren bekommen habe. Ich habe es nicht verstanden. Moment. Durch den Platteninfekt, den ich vor 2,5 Jahren bekommen habe. Den Platteninfekt? Ja. Was ist das? Metallplatten hatte ich im Bein, ja, und 6 Schrauben. Und da ist eine Infektion entstanden? Richtig. Nach dem Wechsel der kaputten Platten. Ah. Und ist diese Infektion, hat die etwas zu tun mit diesem schlimmen Krankenhauskeim? Den habe ich danach bekommen, den MRSA-Keim, genau. Ach, den hast du auch noch, oder den, ja, hast du? Den habe ich jetzt momentan auch wieder. Auch in den Knochen, in den Beinen? Nee, das nicht. Ich habe den momentan in der Blase. Ach du je. Und, also ich fühle mich also im Moment ziemlich in den Stich gelassen, der Ärzte. Glaubst du, dass da ein Ärztefehler vorliegt? Ja. Ja. Hast du irgendwie einen Anwalt eingeschaltet? Nein, weil ich hatte früher aus Grund einer psychischen Erkrankung eine gesetzliche Betreuerin. Mhm. Da habe ich das gesagt, dass ich das machen will. Und die hat mir gesagt, du hast eh kein Geld dafür und das würde ich nicht schaffen, dagegen anzukommen. Mhm. Der habe ich geglaubt. Sonst hätte man da vielleicht anders vorgehen können. Ja, man muss nicht immer Geld haben, um vorzugehen. Es gibt genügend Patientenverbände, die einem helfen. Und mittlerweile steht man da gar nicht mehr so ganz alleine auf weiter Flur. Mhm. Aber du bist jetzt so angeschlagen, dass dir wahrscheinlich jetzt wirklich der Sinn nicht danach steht, oder? Nein, leider nicht. Mhm. Deswegen habe ich ja vor 3,5 Wochen einen Selbstmordversuch gemacht. Weil ich psychisch so am Ende bin, genau. Mhm. Vor lauter Schmerz und dadurch, dass ich nicht mehr laufen kann. Ist das jetzt Wie so? Gesagt, ich war früher Leistungssportler, ich war Vizemeisterin im Tischtennis. Mhm. Mehrere Mal Goldmedaillen, Badminton. Oh, Respekt. Ja. Respekt. Ja, umso schlimmer, wenn man mal so agil ja, war. Richtig, und jetzt so. Richtig. Lebst du alleine? Ja, werde aber gepflegt. Ja, das heißt, du kannst gar nicht mehr, also da muss jemand sein, der dich betreut. Richtig. Ist das jetzt so eine fast ausweglose Situation? Nicht, das ist fraglich, nicht unbedingt. Also es steht im Raum, dass sie das Bein versteifen wollen. Mhm. Nur die Operation mit andauern verschoben und deswegen fühle ich mich halt auch so ein Stich gelassen bei den Ärzten. Warum wird die Operation verschoben? Ja, angeblich immer wegen MRSA-Keim. Ach, wegen des Keims, richtig, den du in der Blase hast. Ja, oder weil ich den auf der Haut hatte, bei meinem Unterschenkel. Mhm. Oder dann halt wegen, ich hatte auch schon mehrere Mal an den Beinen eine Sepsis, einmal sogar bis zum Oberschenkel. Mhm. Und jedes Mal wird diese Operation verschoben und ich bin einfach so weit am Ende und ich weiß einfach nicht mehr aus. Jetzt bin ich seit heute Morgen wieder im Krankenhaus. Ach, du rufst jetzt aus dem Krankenhaus an? Ja, mhm, genau. Ich liege alleine auch wieder, bin wieder isoliert, weil die halt nicht wissen, ob ich wieder den Keim habe oder immer noch. Mhm. Und ich habe heute Mittag Bescheid gesagt, dass ich es vor Schmerz nicht aushalte. Ich habe schon immer mehr auch eine Morphium weg. Mhm. Ich habe zusätzlich noch Ibuprofen-Tabletten, kennst du bestimmt. Ja, natürlich. Und ja, schon 3 Infusionen weg und habe immer noch starke Schmerzen. Ach mein Gott, tut wollte mir das Schmerz, ja, wollte Schmerzpumpe haben. Da heißt es, es ist kein Arzt mehr dafür da. ist kein Arzt mehr dafür. Das heißt, du musst jetzt übers Wochenende musst du das jetzt so aushalten. Richtig. Hast du denn wahrscheinlich bis Montag. Hast du denn einen nahen Menschen, der dich zumindest so, der dir seelisch beisteht? Ich habe einen Psychiater und einen ich bin auch psychisch krank, ich habe eine Borderline-Störung. Sagst du dir bestimmt was. Ja. Aber du hast keinen Mann, keine Freundin, keinen Verwandten? Nee, Mann habe ich nicht, weil wir haben auch, wir beide haben vor 2-3 Jahren sich nochmal Sommer telefoniert, weil ich früher als Kind mehrmals vergewaltigt worden bin. Ich kann mich nicht daran erinnern, im Heim und dass meine Eltern da noch gegenüber hingezogen sind. Sandra, jetzt habe ich ich habe zwei große Probleme. Das eine Problem ist, du bist sehr schwer zu verstehen. Und ich merke, dass dir das auch, glaube ich, sehr anstrengend ist zu sprechen. Mhm. Das andere Problem ist, dass mir das so leid tut, was du gerade erzählst, dass ich spontan gar nicht so richtig weiß, wie wir dir helfen könnten. Gib uns doch ein klein bisschen Zeit und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden und überlegen mal, wo wir dir vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen können. Ja, gerne. Ich glaube, eine seelische Unterstützung ist, glaube ich, im Moment was ganz Wichtiges für dich, oder? Ja. Weil das Kranken, noch eine Frage zu dem Krankenhaus, in dem du bist. Ist das denn, fühlst du dich denn da richtig aufgehoben? Das Einzige im Krankenhaus muss einigermaßen für mich was gebe, wo man mir helfen kann. Es gibt hier in der Nähe nicht das Optimale. Ich weiß nicht, ob das kennt, Bergmannsheil Bochum. Mhm. Das ist eine Uniklinik, aber die wollen mich partout nicht operieren aufgrund meiner Zwischenkrankheit. Ja. Obwohl ich nicht weiß, was das damit zusammenhängt. Was das zu tun hat miteinander. Sandra, wir machen das mal so, wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Du legst jetzt mal auf. Und wir werden uns, das verspreche ich dir, auf jeden Fall gleich nochmal bei dir melden und überlegen dann gemeinsam, okay? Okay, alles klar. Von Herzen erstmal viel von meiner Seite aus, viel Kraft und alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist Steffen noch. Steffen ist 50. Guten Morgen, Steffen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Steffen, um was geht's? Ich würde gerne deine Nachfolge antreten im nächsten Jahr. Ja, warum? Weil ich glaube, dass ich sicher nicht so gut wie du, aber dass ich ähnlich gut zuhören kann, Leuten Ratschläge geben kann. Ja. Ich kann sehr gut Leute einschätzen und ich denke, dass das auch viel durch meinen Beruf kommt. Was machst du? Ich bin Krankenpfleger. Ah ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Mache seit 30 Jahren, arbeite ich auf verschiedenen Intensivstationen und kenne mich nur natürlich auch mit menschlichem Leid und Sorgen sehr gut aus. Hast du denn so ein bisschen journalistische oder mediale Erfahrung mit Radio oder Fernsehen? Hast du schon mal irgendwo sowas gemacht, ein bisschen? Ja, als Kind habe ich immer so Rezitatorenwettbewerbe gewonnen und sowas und geschrieben, aber dann nicht mehr. Ja. Ja. Steffen, dann würde ich vorschlagen, dann schreibst du mal eine ganz, ganz klassische Bewerbung an den Westdeutschen Rundfunk, an das WDR Fernsehen und dann wollen wir mal gucken, was meine Bosse dazu sagen. Ja, ich finde es ja schon toll, dass ihr mich zurückgerufen habt, dann auch gleich noch eine Mail geschrieben habt, muss ich mich sehr bedanken. Ja, wann bist du denn auf die Idee gekommen? Ja, schon länger. Meine Frau sagt schon länger, oder meine Lebensgefährtin, dass ich irgendwas im Radio machen soll, weil ich sehr spontan bin, sehr guten Humor habe und den Leuten gut zuhören kann. Und ich will eigentlich sowas, mir fehlen halt bloß leider die ganzen technischen Voraussetzungen. Ich kann mit Technik gar nicht umgehen. Aber wenn du im Krankenhaus arbeitest, viele, viele Leute, viele Kollegen von mir auch, haben im Krankenhausfunk angefangen. Wieso hast du sowas nicht mal gemacht? Oder machst du sowas? Ja, irgendwie hat auch der Mut gefehlt. Ich will sowas schon länger mal machen. Ja, genau. Eigentlich aber jetzt habe ich gedacht, ich schreibe mal dahin. Ja, weil du gehst. Sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen. Hätte ich mich das auch, glaube ich, nie getraut. Und da müsstest du natürlich, so geht das ja heutzutage, da musst du ein Casting machen, ne? Einen Test, eine Probesendung. Und du glaubst, du hast die Nerven dann und traust dich das. Ja, würde ich schon so trauen. Hättest natürlich schon ein bisschen früher anfangen müssen, so um der Erfahrungen zu sammeln. Das wäre nicht schlecht gewesen. Naja, gut, aber ist es, wie es ist. Wenn ich natürlich sehe, was da im Fernsehen ist, ich nehme es mal im Fernsehen, was da rumläuft im Bumkauf. Dann machst du das mit links, ist mir schon klar. Nee, da glaube ich einfach, dass ich da sicher das selbe Niveau haben könnte oder vielleicht sogar besser wäre. Na gut, Steffen, also ran an den Computer, schöne Bewerbung schreiben und an den WDR schicken. Oh, okay? Mach ich. Alles Gute, Steffen. Ciao. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Heute Nami Strack. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Und unser Thema in der Nacht vom Montag, von Mittwoch auf Donnerstag heißt, ich bin außergewöhnlich. Da will ich mit ganz außergewöhnlichen Leuten sprechen. Schönes Wochenende. Ciao.